ich an Deutschland, fallen mir Gedichte ein. Klingen große Namen raus aus totem Stein. Und in mir ist Schweigen wie nie gekannt. Hier bin ich geboren, das ist mein Land. Denk ich an Deutschland, ist mir auch nach Schreien. So viel Hass, Not und Elend ein. Dann seh ich die Erde zur Asche verbrannt. Hier bin